Nach einer etwa 20-minütigen Pause begann dann das Stechen über 6 erhöhte Hindernisse zwischen Oberleutnant Hasse und Oberleutnant Rang. Hasse für Deutschland, Rang für Rumänien. Und in diesem Stechen gelang es Hasse mit 4 Fehlern über den Parcours zu kommen auf Tora. Und Oberleutnant Rang auf Delfin machte ebenfalls 4 Fehler, brauchte allerdings gut 12 Sekunden mehr als Oberleutnant Hasse. Und damit gewann Hasse die zweite und allerletzte Goldmedaille der 11. Olympischen Spiele für Deutschland und brachte damit die Summe der deutschen Goldmedaillen auf 33.